damit herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts In dieser Stadt. Und heute sprechen Saban und ich über ein Thema, das uns eigentlich gar nicht betrifft. Und damit herzlich willkommen. Genau. Erstmal Prost, auch diese Woche wieder Prost. Ein Berliner Getränk. Für diejenigen, die vielleicht das erste Mal dazuschalten, wir haben jetzt in den letzten zwei Folgen uns ein bisschen durchprobiert. Mhm. Genau, erstes Mal gab es Schultheiß, letztes Mal Kindle und diesmal? Ja, genau, ein Berliner Pilsner. Genau. Jede Woche ein Getränk mit Berlin-Bezug. Bisher sehr bierlastig irgendwie. Vielleicht das nächste Mal ein Warmgetränk. Lassen uns überraschen. Genau, vielleicht das nächste Mal ein Warmgetränk und wir lassen uns überraschen. Fast, als hätten wir da schon was, in Planung. Was im Sinn, ja. Genau, eine Sache noch, quasi als Zusatz zur letzten Folge. Ich habe Rückmeldung bekommen von einem unserer Zuhörer. Okay. Der hat nämlich, es wird dich vielleicht freuen, quasi sich hat inspirieren lassen von unserer letzten Folge und insbesondere von deinem Beitrag und meinte, der fährt jetzt mal nach Lübars und schaut sich das an. Ja, toll. Ja, es wirklich, freut mich auch. Ach, schön. Ja, übrigens, ihr könnt uns natürlich schreiben und zwar an hallo@indieserstadt. Das hat er auch gemacht. Und ja, wie gesagt, das lesen wir dann auch und wir antworten euch natürlich auch. Dann wünsche ich schon mal in Lübars viel Spaß. Genau, sollte er wieder zuhören, viel Spaß in Lübars. Hoffentlich gefällt es dir auch. Genau. Ja, heute soll es ein bisschen wie angekündigt etwas gehen, das uns eigentlich gar nicht so sehr betrifft. Aber mir ist in den letzten Folgen aufgefallen, dass wir verschiedene Bezüge gezogen haben letztendlich. Insbesondere zu West-Berlin. Also zum Beispiel die Lieblingsplätze, die wir genannt hatten, die sind alle eher in West-Berlin. Auch die Nachbarschaftsspaziergänge waren in West-Berlin. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eher unbewusst passiert. Aber es hat sich mir die Frage gestellt, ob das für Leute wie uns eigentlich überhaupt noch tatsächlich einen Unterschied macht. Ob das noch ein Ding ist. Weil wir können das ja mal disclosen. Also wir sind beide nicht nur nach Mauerfall, sondern auch nach Wiedervereinigung geboren. Das heißt, die Teilung haben wir physisch, real überhaupt nicht miterlebt. Ja, selbst schon Wiedervereinigung und Mauerfall überhaupt nicht. Nee, eben, da waren wir noch nicht auf der Welt. Ja. Also wir sind die Generation danach. Aber die Frage stellt sich, inwiefern diese Ost-West-Teilung, die ja nun in Berlin am präsentesten zu spüren war, inwiefern die vielleicht immer noch zu spüren ist, auch für Menschen wie uns beide, die das eigentlich gar nicht miterlebt haben. Und darüber wollte ich mich ein bisschen mit dir heute unterhalten. Vielleicht dann direkt schon mal in die Gegenwart. Wir können ja sagen, dass unser Studio im Ostteil der Stadt liegt. Ja, genau. Im tiefsten Osten. Im wirklich tiefsten Osten, wohnen aber beide im Westen. Das heißt, wir haben auch tatsächlich, um diesen Podcast zu machen, auch immer eine kleine Reise vor uns. Genau. Das merkt man auch ein bisschen, ne? Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Da sieht man ja schon immer noch an der Architektur dieser Stadt, dass es doch noch Unterschiede gibt. Das stimmt. Also wenn man wirklich vom Westen in den Osten fährt und vor allem so auf so einer relativ langen Strecke wie wir beide jetzt, da sieht man, dass sich das Stadtbild architektonisch auf jeden Fall verändert. Das stimmt. Ja. Also es gibt natürlich auch Plattenbauten im Westen. Ja, das Märkische Viertel steht im Westen. Ja. Und die Gropiusstadt steht, glaube ich, auch im Westen. Mhm. Aber erstmal die Omnipräsenz der Plattenbauten und auch der Stil der Plattenbauten, wirklich, ist im Osten ein anderer. Ja. Und interessanterweise aber auch die Altbauten sind im Osten mehr. Also die restaurierten insbesondere. Ja, vom Prenzlberg, da die Ecke Veneta-Straße, Pankow, also das auf jeden Fall. Ja. Also man merkt das, ich weiß nicht, ob wir das merken, weil wir, oder ob das subtil ist. Meinst du, dass das jemanden, der Berlin zum ersten Mal besucht, das sofort bemerken würde so? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, ich glaube, jemand, der das erste Mal in diese Stadt kommt, der nimmt die Stadt als Ganzes und gar nicht mehr als dieses geteilte West-Ost-Berlin. Ich glaube, das kommt tatsächlich mit der Zeit, in der du hier lebst und dich hier auch ein bisschen mehr bewegt hast. Ja, es kann sein. Es ist echt so ein, das ist den zweiten Blick erfordert. Ja. Also architektonisch auf jeden Fall gibt es Unterschiede und die sind auch sichtbar. Und ich meine auch, die wenigsten Touristen verirren sich jetzt auch erstmal direkt nach Marzahn-Hellersdorf. Ja, die wenigsten Touristen verirren sich auch nach Borsig-Waldewald-Mannslust. Ja, das stimmt. ich weiß nicht, also macht das für dich persönlich, macht das einen Unterschied? Fühlst du den Unterschied West-Ost oder siehst du ihn nur? Ich sehe ihn nur. Okay, du fühlst ihn gar nicht. Ich fühle ihn überhaupt nicht mehr. Ich habe ab und zu noch so ein Gefühl von, okay, das ist vielleicht ein Ossi oder das ist... schon eher noch Ost-Berlin, Ostdeutschland. Okay. Aber nur durch den Bezug zu meiner Frau. Die kommt aus Ostdeutschland und Ach so, ist wirklich der einzige Bezug, den ich dazu habe. Okay. Ja gut, das kann ich gar nicht beurteilen zum Beispiel. Also menschlich merke ich das auf jeden Fall nicht. Also ich könnte jetzt an einem Menschen nicht ausmachen, wenn der jetzt auch aus der entsprechenden Generation wäre, ob der aus dem Westen oder aus dem Osten kommt. Ich glaube auch in Berlin sowieso, weil ja wahnsinnig viele Leute auch zugereist sind. Ja. Ja, ich meine, also über 50%, glaube ich, mittlerweile der Berliner sind keine gebürtigen Berliner. Und da macht das sowieso, ist ja völlig, völlig irrelevant. Hast du für dich in deinem Freundeskreis, war das jemals Thema? Es war so ein bisschen Thema, eigentlich nicht in meinem persönlichen, also in meinem Freundeskreis meiner Generation, aber in dem Freundeskreis zum Beispiel meiner Mutter. Okay. Ja, da ist es auf jeden Fall ein Thema. Und das sind Westberliner. Ja. Und die haben halt, also geboren in Westberlin und bis Mauerfall alles mitgemacht. Ja. Also teilweise 20, 30 Jahre. Und für die ist das ein irgendwie ein identitätsstiftendes Moment auch. Die identifizieren sich als Westberliner. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich hatte ein ähnliches Gespräch mit bei der Arbeit und eine Kollegin von mir, die ist gleicher Jahrgang wie ich und wir haben gesagt, wir sehen keine Unterschiede mehr. Also bei uns im Freundeskreis oder auch bei uns im Bekanntenkreis ist das überhaupt kein Thema. Ein weiterer Kollege, etwas älter, 20 Jahre älter als wir, der meinte, das ist bei denen noch wirklich Thema. Ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile schon ein Generationsding. Okay. Meinst du, dass das einen Einfluss hat auf die Kindergeneration? Also ich meine, dass das für die Generation, die das miterlebt hat, dass das einen Unterschied macht? Ja. Das ist nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass auch nach 30 Jahren Wiedervereinigung diese Zeit, die ist halt prägend, gerade in jungen Jahren. Das kann ich auch völlig nachvollziehen, dass meine Mutter... sie kennt den Osten ja auch gar nicht. Ja, meine Mutter war quasi nie im Osten. Ja. Und also wenn wir mal durch Ost-Berlin mit dem Auto fahren oder so, dann muss ich ihr sagen, wo es lang geht, weil sie die Straßen einfach nicht kennt. Also ich weiß noch, wir waren mal in dem im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und den Weg dorthin hat sie nicht gefunden. Hohenschönhausen hat ihr nichts gesagt. So, war noch nie da, nie gesehen. Nee. Ja. Ja, deswegen, also da, wie gesagt, da kann ich das nachvollziehen und ist ja auch irgendwie klar, einleuchtend. Aber meinst du, dass das auf die Kinder dieser Generation auch noch einen Unterschied macht? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Wie ist das bei dir? Also ich meine, deine Eltern sind ja auch Westberliner. Ja, meine Mutter, wobei sie kommt ja eigentlich aus Polen. Also ja, sie hat noch eher diesen Sozialismus mitbekommen. Okay. Auch spannend. Ja, auch eigentlich auch gut für ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das bald ich mal im Hinterkopf. Vielleicht machen wir daraus was. Aber ja, okay, also gut, aber grundsätzlich in Westberlin. Aber grundsätzlich in Westberlin, ganz genau, die haben ja auch an der FU studiert, also auch komplett im Westen. Bei uns tatsächlich war das nie Thema. Okay. Nie so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich da irgendwelche Vorurteile entwickelt oder jetzt fühle ich mich wirklich als Westberliner. Aber in deren Freundeskreis hat man das gemerkt. Also wenn die sich mit Freunden unterhalten haben, dann hat man schon gemerkt, dass die, wenn sie sich zum Beispiel getroffen haben, dann auch eher lieber am Kudamm. Okay. Oder halt irgendwo anders im Westen und nie irgendwie im Osten. Okay. Und wie war das so mit, Ausflüge als Kind? Wo seid ihr hingegangen? So? Im Westen. Im Westen. Ja, wahrscheinlich, weil sie es einfach kannten. Ja, weil sie es kannten. Also, der einzige Ausflug, den wir vielleicht mal in den Osten gemacht haben, das war dann... Ja, das höchste der Gefühle war der Alexanderplatz. Okay. Ist bei mir ähnlich. Ich meine auch wahrscheinlich, weil meine Mutter halt, wie gesagt, den Osten halt nicht kennt. Ja. Wo sind wir hingegangen? In Grunewald, an Schlachtensee oder ganz so? Ganz genau. Oder irgendwo in Charlottenburg oder auch Spandau. Aber ich glaube, wir waren mal im Tierpark in Ost-Berlin. Ja, ja. Und der ist auch charmanter als der Zoo, finde ich. Finde ich auch. Also der ist irgendwie verspielter. Die Anlage ist schöner. Ganz genau, das wollte ich sagen. Ich finde die Anlage grundsätzlich auch viel, viel schöner. Ja, ich glaube, die Tiere sind beeindruckender im Zoo. Also der ist auch größer, der hat ja auch mehr Fläche. Aber so von der Anlage ist der Tierpark tatsächlich schöner. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das war es eigentlich. Wir waren dann mal irgendwie in Mitte, so weil meine Mutter das auch interessiert hat. Wie sieht Mitte jetzt eigentlich aus? Ja, kannte sie ja nicht. Und aber ansonsten, dadurch halt vielleicht, dass die Kindheitserinnerungen an Berlin sind eher in West-Berlin, weil Ost-Berlin habe ich mir dann halt doch eher als junger Erwachsener dann selber auf eigene Faust erkundet. Ja, ganz genau. Ja. Glaubst du, dass du später mit deinen Kindern einen Unterschied machst? Nein, gar nicht. Ich glaube, ab unserer Generation hört es dann auf. Ja. Ja. Ich meine, wir haben so die Nachwehen bestimmt noch miterlebt. Ja. Klar, wie gesagt, dadurch, dass halt unsere Elterngeneration, dass die das betroffen hat. Aber komm, meine Kinder, das wäre auch lächerlich irgendwie. Ich überleg mal, die Mauer ist 89 gefallen und meine Kinder wären allerfrühestens 2022 auf der Welt. Ja. Dafür müsste ich jetzt aber loslegen. Und das ist ja Quatsch, ja. Ich frage mich aber, also wenn ich zum Beispiel überlege, so wo würde ich lieber leben, so dauerhaft, ist schon eher West-Berlin. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Also könntest du einfach sagen, so ja, mein Gott, dann ziehe ich halt nach Weißensee oder nach Köpenick oder so. Ist dir das egal oder dann doch lieber West-Berlin? Es ist spannend, weil das Thema ist bei uns gerade aktuell, weil wir tatsächlich nach Wohnungen suchen und da kann man ja auch schon so die Bezirke abstecken. Was kommt denn gar nicht in Frage? Die beschriebenen Sachen. Ach so. Ja. Okay, also okay. Köpenick zum Beispiel wäre... Dabei ist Köpenick schön. Ja, also Treptow-Köpenick haben wir uns angeguckt, aber halt wirklich nur, wenn es eher Richtung Treptower Park ist. Alles, das geht ja noch ewig weiter nach hinten. Ja gut, das ist halt raus. Einfach weit weg, ja. Das stimmt. Und wenn man sich dann anguckt, was man für Fahrtwege hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel aus Nord-Berlin zur Arbeit, direkt in Berlin-Mitte, einen Fahrweg von 40 Minuten. Aus dem tiefsten Treptow-Köpenick bräuchte ich eine Stunde 20 Minuten. Okay. Das ist schon eine kleine Weltreise. Also der einzige mögliche, ja, also es wäre wirklich Zentral-Berlin-Osten, also Prenzlberg, Friedrichshain. Okay. Aber jetzt gar nicht so sehr, weil ist Osten, da ziehe ich nicht hin, sondern einfach, weil, ja gut, das ist halt ultra weit weg. Also ich meine, Köpenick ist ja Berlin, macht ja halt diesen, die hat ja noch diese Beule da im Südosten. Ja, ganz genau. Das macht halt wirklich nochmal 6-7 Kilometer ganz drauf. Genau. Ja. Und da sind halt auch die günstigsten Wohnungen, das muss man halt auch echt sagen, also haben wir gesehen. Mhm. Ich glaube, also bei uns ist es eher pragmatisch, wir würden da nur hinziehen, weil es wirklich zentral ist. Okay. Und weniger, weil das hippe Ecken sind. Okay. Witzigerweise, hip, darüber wollte ich eigentlich noch sprechen, es ist interessant, dass, also ich habe ein paar Freunde, die gar nicht aus Berlin sind, also ja. Nicht mal aus Deutschland. Wenn ich die frage, wo die sich so in Berlin bewegen, am liebsten, ist das fast alles Osten. Ja, das habe ich auch festgestellt, ja. Also das coole Berlin ist irgendwie im Osten. Wahrscheinlich, weil das das meiste Potenzial hatte, irgendwie auch aufgebaut werden zu können. Ja. Und da haben natürlich auch Künstler und Studenten sich niedergelassen. Absolut. Und jetzt werden die halt rausgentrifiziert, was nicht so schön ist. Aber es ist, glaube ich, der natürliche Weg, den fast jede Stadt irgendwie durchmacht. Ist ja auch in Harlem und so gewesen und anderen Vierteln. Aber das stimmt schon. Also das Ost-Berlin ist lebendiger, finde ich, als West-Berlin. Es ist moderner, es ist frischer. Also es ist dynamischer irgendwie. Das ist tatsächlich ein Unterschied, den ich auch sehe, wenn ich jetzt wirklich weiter darüber nachdenke. Der West-Berlin oder so wirklich dieser Kern-West-Berlin, der wirkt ein bisschen verstaubt mittlerweile. Der war zur Zeit, als meine Eltern jung waren und Studenten, hipper. Ja, da war das wahrscheinlich... Ja. The place to be. So, genau, the place to be. So David Bowie kam. Ganz und, genau. Keine Ahnung, die ganzen, das war so das Bollwerk der, ich meine, das ist natürlich auch überstilisiert, aber so wurde es ja dargestellt, das Bollwerk der Freiheit, ja, irgendwo da im Osten. Das ist, ja, der Spirit ist vorbei. Ja, das stimmt. Aber ich finde es schön, dass diese Energie aus diesem Mauerfall und auch aus dieser Wiedervereinigung, es lagen ja wirklich Wohnungen brach. Also ich hatte einen Englischlehrer, der kam ursprünglich aus den USA. Mhm. Und der ist kurz nach der Wende ist er nach Deutschland gekommen. Mhm. Und der ist in den Prenzlberg gezogen. Schwarz. Der hat da schwarz gewohnt. Also ach so, wirklich, richtiger er war Hausbesitzer, ja? Der richtig gesquartet. Nee, es war keine Hausbesetzung. Er hat schon dem Vermieter Geld bezahlt. Also der war. Es gab keinen Vertrag oder so. Es gab keinen Vertrag und er konnte sich auch nicht polizeilich anmelden. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo dieser Bezirk, wir haben uns das letzte Mal vor 7 Jahren unterhalten, kam dann der Punkt, wo dann das tatsächlich auch mal wirklich hinterfragt wurde, was ist denn mit diesen Verträgen? Gab es denn Verträge zu diesem Zeitpunkt? Und er musste dann, also stand auf der Kippe, ob er raus muss oder nicht. Mhm. Das waren halt noch wirklich diese Nachwehen aus der Zeit. Alles war... Gab es viele, aus der Gegend. Ja, es ist irgendwie spannend, dass, wenn ich jetzt überlege, so ich meine, die ganzen, fast alle, ich meine, gut, Kreuzberg ist natürlich Westen, aber sag mal, da, wo es eigentlich, wo so der Bär steppt, so in der Nacht vor allem, das ist schon eher Osten. Ja, vor allem so, wenn man so Richtung Simon-Dach-Straße andenkt, dann... Da ist ja eine Bar neben der anderen und da hast du ja auch so Clubgegend. Ja. Nicht unbedingt meine Lieblingsclubs, aber auch Ostkreuz oder so, da geht es ja auch... Ja, Warschauer auch, also was da an Völkerwanderung stattfindet. Ja, also ich meine jetzt gerade natürlich nicht, aber normalerweise, wenn man da ist ja von Donnerstag bis Dienstag kannst ja durch. Ja. So, denn so 2 Tage sich mal erholen. Aber sobald du vom Kreuzberg nach Friedrichshain die Oberbaumbrücke überschritten hast, riecht es auch schon mal anders. Ja, das und, riecht schon. Siehst auch ein anderes Publikum da. Ist schon spannend. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht, weil ich jetzt auch ein bisschen bürgerlicher werde und irgendwie Bock habe, mich niederzulassen, hätte ich dann doch eher Lust so auf die Nebenstraßen hinter der Spandauer, hinter dem Spandauer Damm, so irgendwo in Charlottenburg. Also wäre das dann West-End. Für dich? Ah, okay. Also das wäre eine Wohnecke, die du dir aussuchen würdest. So. Ja, ich glaube schon. Also wenn ich so, wo ich mich mit am wohlsten fühle, ist schon so Reinickendorf, Spandau, Charlottenburg, so die Ecke. Wahrscheinlich, weil es Gewohnheit ist, keine Ahnung. Es ist Gewohnheit, glaube ich auch. Ja. Also ich würde auch eigentlich eher ungern aus Reinickendorf rausziehen. Aber die Arbeitswege, also das ist... Das rechnet sich ja auch letztendlich. Ja, absolut. Auch einfach, was du an Freizeit dazu gewinnst. Also das ist Berlin, man muss ja auch sagen, die Strecken sind ja auch teilweise, wenn du wirklich... West-Berlin ist übrigens grüner. West-Berlin ist grüner? Deutlich grüner. Ja. Durch die Havel alleine schon. Und alleine durch Reinickendorf. Reinickendorf ist der grünste Bezirk. Da wohnt ja auch keine Sau. Nee. Nur alte Leute. Ja. Reinickendorf ist auch der Bezirk mit dem höchsten Anteil der gebürtigen Berliner. Der gebürtigen Berliner. Ja, 47% der Reinickendorfer. Wow. Letzter Stand, den ich mal gelesen hatte, kann sich auch wieder geändert haben. Aber kommen original aus West-Berlin. Ja, also nicht aus West-Berlin, aus Reinickendorf. Kann ich bestätigen. Also was heißt bestätigen, aber... merkt man auch. Man hört das. Auf jeden Fall in der Nachbarschaft bei uns hört man das. Hm. Berlinern die noch? Die Berliner noch richtig... Hm. Aus voller Überzeugung. Okay. Die Läden, die wir da haben, die sind zum Teil noch von Ur-Berlinern geführt und das hörst du richtig. Ich glaube, es ist bitter für die echten Prenzlberger, so die in den 80ern da gelebt haben. Ja. Ich glaube, für die ist das echt scheiße. So ihr Lebensgefühl ist bestimmt völlig weg. Ich meine, ich kann es nicht nachempfinden, ich war ja nicht dabei, aber ich war mal im, wie heißt das? Bezirksmuseum oder so, in Prenzlauer Berg wirklich. Und da war mal eine Ausstellung zu, wie sich der Bezirk verändert hat über die Jahrzehnte. Es ist ja utopisch, was da passiert ist. Es ist wirklich wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahrzehnten, ja. Wenn auch meine frühesten Kindheitserinnerungen so aus den, sagen wir mal, Mitte 90er, also höchstens aus dem Fenster der U-Bahn oder S-Bahn, den Osten, aber es war heruntergekommen. Es war voller grau. Graffiti. Ja. Es war grau. Und jetzt ist ja ganz schön Etepetete geworden. Das, da hatte ich auch ein Gespräch drüber mit einem anderen Arbeitskollegen. Okay. Die sind irgendwann in den Prenzlberg gezogen, als es noch nicht so durchgentrifiziert war. Hm. Und die fühlen sich da mittlerweile auch nicht mehr wohl. Also die sagen, das ist denen zu sauber. Ach so. Das ist denen einfach wirklich zu sauber geworden. Also ach so. Dieses kernige Stadtbild, das die kannten, als die da hingezogen sind, alles war noch so ein bisschen in Aufbruchsstimmung. Die waren... Da waren wirklich ja noch Künstler niedergelassen, Leute mit Ateliers, Leute mit wirklich Kunstverlangen. Nur deswegen ist er da hingezogen. Und jetzt hast du da wirklich nur noch Familien und Cafés und alles ist so ordentlich. Und da blutet ihm echt das Herz ein bisschen. Okay. Ja gut, nee, spannend. Also Westen, Ost macht schon noch ein bisschen Unterschied. Ja, stell ich auch gerade fest. Ein bisschen, aber... Eigentlich auch nicht. Aber es bessert sich. Ich glaube, die größten Unterschiede... Die Trennung merkst du nicht. Es gibt keine Trennung, würde ich sagen. Nein, die gibt's nicht. Es gibt leichte Unterschiede, ja. Aber das ist ja in jeder Stadt, glaube ich, dass du... Und was spannend ist, falls das jemand mal bei Google eingeben möchte, ihr könnt mal Laternen Berlin bei Nacht eingeben. Da sieht man noch die Ost-West-Teilung sehr gut, denn die Leuchtmittel, die eingesetzt werden in West-Berlin und Ost-Berlin in den Laternen, sind bis heute noch unterschiedlich. Ob sich das jetzt geändert hat, weiß ich nicht, durch diese LED-Technik, aber du siehst einen Unterschied im Farbton des Lichts. Ach, geil. Ja, also falls das jemanden interessiert, einfach mal Laternen. Erinnerst du dich noch an das West-Ampelmännchen? Ja. Das ist zum Beispiel verschwunden. Ich muss aber auch sagen, ich finde das Ostampelmännchen charmanter, ja, absolut. Also, aber das hat sich durchgesetzt. Also das Ostampelmännchen, das aus meiner Kindheitserinnerung gar nicht. Nee, also ich kenne... West-Berlin gab es das nicht. Nee, vor allem das West-Berliner Ding finde ich ein bisschen... das ist langweilig irgendwie. Langweilig, ja. Das ist einfach so als so eine rote Figur, die da steht und so eine grüne Figur, die läuft. Aber das Ostampelmännchen ist schon so eine Ikone. Ja, und das passt gut zu diesem ehemaligen Bonner Muff, würde ich sagen. Das sieht sehr bürokratisch aus, das West-Berliner Männchen. Das stimmt. Ja. Okay. Ja. Also, aber das mit den Leuchtmitteln, das, also mit diesen Laternen, das, das schaue ich mir mal an. Ja, das, auf jeden Fall. Also das sieht sehr schön aus. Also sieht wirklich sehr spannend aus. Ja. Übrigens, wo wir schon bei Leuchtmitteln sind, das hat jetzt mit West-Ost nichts zu tun, aber eine Sache, die man vielleicht jetzt auch machen kann, es ist ja relativ eingeschränkt, wie gesagt, Freizeitgestaltung, aber Spazierengehen ist erlaubt. Ja. Und man kann einen Spaziergang durch den Tiergarten machen, denn im Tiergarten gibt es das größte Freilichtlaternenmuseum der Welt. Ach. Da stehen einfach irgendwie gut 300 Laternen aus aller Welt rum und dann steht da so ein kleines Schild daneben und von wo die sind. Und ich glaube, es gibt auch eine Beschreibung dazu. Ja, es gibt eine Beschreibung, stimmt, du hast recht. Wir sind da einmal lang spaziert und dann... Kann sein, ja. Das war vom Zoo, glaube ich. Ja, vom Zoo, ganz genau. Und das ist ganz nett. Ich weiß nicht, ob es nur das größte Freilichtlaternenmuseum der Welt ist, weil es das einzige ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes sich noch so einen Haufen Laternen irgendwo hinstellt und sagt, das ist jetzt ein Museum. Aber ja, also dieses Museum ist noch geöffnet und Eintritt ist frei. Eintritt ist frei? Gibt's umsonst. Gibt's umsonst und frische Luft gibt's auch umsonst. Also, ab einfach mal hin. Habt einen schönen Spaziergang. Genau, habt einen schönen Spaziergang und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut, Nachbarn. Ja, bis dahin, ciao.